Ja, wir stehen jetzt hier auf dem Ruhrtalradweg an der Grenze zwischen Wittenbommern und Wetterwengern. An der Stelle, wo der Ruhrtalradweg aus Richtung Witten kommend einen Rechtsknick unter den Eisenbahngleisen macht. Dort befindet sich eine Unterführung und am Eingang der Unterführung ist eine große, etwa 1 Meter mal 60 Zentimeter große Terrakotta-Tafel angebracht mit einer Inschrift, die kaum noch zu lesen ist. Diese Inschrift lautet: Am 15.08.1923 fiel im Ruhrkampf als Opfer der Besatzung in Erfüllung seiner Pflicht der Reichsbahnschlosser Ernst Brückner aus Witten. Diese Tafel ist der Anlass, warum wir hier an diesem Ort sind. Sie ist, soweit ich weiß, so ziemlich das einzige Relikt aus der Zeit des sogenannten Ruhrkampfes von 1923. Was es mit dieser Tafel auf sich hat, das erzähle ich gleich. An dieser Station unseres Audioguides zur Ruhrbesetzung 1923 in Witten geht es darum, wie die Wittener Armutsbevölkerung im Sommer 1923 versuchte, sich trotz aller Widrigkeiten Lebensmittel, Kohlen und weitere Dinge des täglichen Bedarfs zu verschaffen. Weil immer mehr Betriebe stilllagen, verloren Streiks ihre Bedeutung. Die Aktivitäten des Proletariats verlagerten sich allmählich in die Stadt und in die Natur. Es gab im Mai 1923 vehemente Streiks der Arbeiterklasse für Lohnerhöhungen. Die Inflation hatte im Laufe des April und Mai 1923 dramatisch zugenommen. Im Mai 1923 hatte es heftige Streiks gegeben im besetzten Ruhrgebiet, weil die Inflation im April und Mai deutlich angestiegen war und die Arbeiterklasse wollte mit den Lohnerhöhungen erreichen, dass sie sich zumindest Lebensmittel und das für den täglichen Bedarf Notwendige weiterhin leisten konnten. Die Leute litten Not, sie hatten wirklich zu wenig zu essen, zum Beispiel neue Kleidung für die Kinder, die in die Schule kamen oder so, war einfach nicht drin. Am Ende des Streikes gab es eine Lohnerhöhung, die fiel aber zu gering aus, um mit den Lebenshaltungskosten wirklich Schritt zu halten. Dennoch versiegten die kollektiven Kämpfe im Ruhrgebiet während des Sommers vorübergehend. Und stattdessen entwickelte sich eine große Zahl und verschiedene Formen der proletarischen Selbsthilfe während des Sommers, also im Juni, Juli, August 1923. Der Besitzer der Baufirma Lünenbürger und Franzen, Karl Franzen, leitete damals die Wittener Stadtverwaltung. Der Oberbürgermeister war von den Franzosen ausgewiesen worden und sein Vertreter ebenso und andere Magistratsmitglieder auch. Es blieb dann an ihm hängen. Herr Franzen schrieb Tagebuch über seine Zeit als quasi kommissarischer Oberbürgermeister Wittens. Und er schrieb im August 1923 unter anderem, dass er eine bedrohliche Spannung wahrnehme, die über dem Erwerbsleben und der arbeitenden Klasse lag und die, befürchtete er, zu keinem guten Ende führen kann. Wörtlich schrieb er in einem Bericht an den preußischen Innenminister: Verdrießliche und unzufriedene Leute ziehen dann in die Wirtschaften oder machen sich in anderer Weise Luft. Da nahezu niemand mehr ernstlich arbeitet und überall die Leute herumstehen, so überträgt sich die Überspanntheit der Verhältnisse in die weitesten Kreise. Das ist so tief bedauerlich, dass diejenigen, die noch fördernde Arbeit leisten, mit Sehnsucht auf die Nichtstruhe hinsehen und auch die Arbeit verweigern. Franzen sah also, wie das Arbeitsregime, also das, was man mit dem schönen Satz »Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen« beschreibt, dass das Arbeitsregime und mit ihm die kapitalistische Ordnung in die Brüche ging. Er schrieb weiter an den Innenminister: Die Betriebsleiter sind nicht mehr Herren in den Werkstätten. Zum Teil herrschen anarchische Zustände. Was Franzen wie das Tor zur Hölle erschien, waren vergleichsweise paradiesische Zustände für das Proletariat. Und wieder Franzen: Schlimm, unendlich schlimm ist, dass der Trieb zur Arbeit aus den Menschen gekommen ist. An dieser Krankheit werden wir lange zehren. So beschrieb er das Verschwinden des Arbeitszwangs. Leider fehlte zum wirklich proletarischen Paradies das himmlische Manna, das die Menschen satt machte. In dieser Situation griffen zunehmend mehr proletarische Arme zur Selbsthilfe. Sie stahlen die so dringend benötigten und unbezahlbaren Lebensmittel. Sie fischten ohne Erlaubnis in der Ruhr oder im Hammerteich. Sie schlugen Holz in den Wittener Wäldern, vor allen Dingen auf dem Hohenstein. Sie gruben überall im Stadtgebiet nach Kohlen. Sie fälschten das Notgeld. Manchmal streikten sie nur für eine Schicht oder mal für 2 Tage in einem Teil eines Werks oder einer Zeche und so weiter. Die Kräfte der Ordnung und der staatlichen Autorität waren mehr oder weniger machtlos. Beispielsweise betrieben etwa 50 Bergleute Wilden, also illegalisierten Bergbau auf dem Gelände des Sportplatzes an der heutigen Husemannstraße. Franzen schimpfte: Wüster Betrieb von Leuten, die sich nichts sagen lassen. Das wilde Kohlengraben war weit verbreitet in Witten, war aber nicht ungefährlich. Die Presse rief zur Vorsicht auf, aber verurteilte es nicht. Ich habe bislang nur einen Fall sicher finden können, bei dem ein Notbergarbeiter bei der Selbsthilfe zu Tode kam. Er hatte einen Stollen in der Borbeck angegraben und der brach zusammen. Der Mann wurde verschüttet, war 25 Jahre alt und hinterließ Frau und Kind. Besonders beliebt und begehrt bei den hungrigen Dieben war der Wittener Schlachthof. Der befand sich, wie der Name schon sagt, in der Schlachthofstraße. In der Nacht auf den 12. Juli beispielsweise eigneten sich Diebe ein halbes Schwein, jede Menge Kaninchen und Hühner an. Und mit dem Fortschreiten der Jahreszeit, mit dem Herannahen der Erntezeit, nahm die Zahl der Diebstähle von Feld- und Gartenfrüchten zu. Fast jede Nacht. Irgendwo in der Mitte zwischen individueller und kollektiver Selbsthilfe stand das proletarische Einkaufen auf dem Wochenmarkt. Wochenmarkt war immer donnerstags und samstags. Aber der Hauptwochenmarkt war am Donnerstag. Dort herrschten nach Meinung der Lokalpresse unhaltbare Zustände. Es gab ein großes Getümmel, die Leute schauten nach den Preisen, stellten fest, dass sie sich nichts leisten konnten, weil alles schon wieder teurer geworden war. Sie waren sauer und unruhig. Und in dem Getümmel, was da entstand, mitten im Geschimpfe, nahm manche Käuferin ihre Waren einfach mit, ohne zu zahlen. Außerdem entwickelte sich außerhalb des Marktes ein regelrechter Schwarzhandel, den die Behörden nicht unterdrücken konnten. Besonders beliebt in der Bevölkerung war das Schmuggeln über die Ruhr. Es wurde auch von nicht-proletarischen Menschen betrieben. Das galt vor allen Dingen für die Zeiten, in denen die Ruhrbrücke nach Bommern komplett geschlossen war. Die Besatzungsbehörden nutzten die Schließung der Brücken als Kollektivstrafe nach Anschlägen. Als die Brücke Mitte Juli 1923 wieder einmal gesperrt war, sodass weder Waren noch Menschen hin und her rüber konnten, beobachtete Franzen: In der Nähe von Gedern wird die Ruhr von beiden Geschlechtern in der wunderbarsten Weise durchwartet. Die Ruhr hat wenig Wasser. Die tiefsten Stellen sind etwa 1 Meter. Die Reise ist etwas abenteuerlich, aber in der heißen Jahreszeit gern gewagt. Hochbetrieb findet am frühen Morgen und am dämmerigen Abend statt. Obwohl die Ruhr nur 1 Meter tief war, war die abenteuerliche Reise, wie die Franzen das nannte, nicht ungefährlich. Zum Beispiel ertrank in den Tagen, in denen er dies in sein Tagebuch schrieb, eine 28-jährige Mutter zweier Kinder, dort, wo das Gederbachtal auf die Ruhr trifft. Mit allen Mitteln versuchte die Bevölkerung, die französischen Zollvorschriften zu umgehen. Es wurde geschmuggelt auf Deubel komm raus. Die Stadt Witten hat nach dem Ende der Besatzung einen Bericht über die Zeit der Besatzung in Witten verfasst. Und darin heißt es zum Thema Schmuggeln: In der Dunkelheit bot manche verborgene Stelle an der Ruhr Gelegenheit, ungesehen mit Schmugglerware den Fluss zu durchschreiten. Dabei gab es häufige Zusammenstöße mit französischen Streifen. Besonders beliebte Schmuggelgüter waren Wein und Tabak. Die französischen Behörden hatten sie mit einem hohen Zoll belegt. Ja, wer aber trotz allem das Geld hatte, sich Wein oder Tabak zu kaufen, hatte dann das Problem, dass der deutsche Staat seinen Staatsbürgern verboten hatte, diesen Zoll an die Franzosen zu zahlen, sodass es faktisch ein Verkaufsverbot für Wein und Tabak gab. Wein war natürlich das Genussmittel der bürgerlichen Schichten Wittens, Tabak war klassenübergreifend bei allen Schichten sehr beliebt. Um den Schmuggel zu unterbinden, bewachten französische Soldaten die Ruhrufer. Das nördliche Ruhrufer, also nach Witten hin, gehörte zum besetzten Ruhrgebiet. Das südliche Ruhrufer, wo wir uns jetzt befinden, auf der Bomeraner Seite, war nicht besetzt. Mit einem Suchscheinwerfer, den sie auf der Ruhrbrücke nach Bommern installiert hatten, suchten die französischen Soldaten nachts den Fluss ab, um zu sehen, ob da möglicherweise jemand unterwegs ist. Das französische Besatzungsamt verbot den Deutschen ferner, zwischen 19 und 5 Uhr in der Ruhr zu baden. Während des Tages durfte nur dort gebadet werden, wo französische Posten die Badenden im Blick hatten. Unter gar keinen Umständen aber durften Deutsche die Ruhr mit Booten befahren. Andererseits, berichtet die Stadt Witten, andererseits waren die französischen Zollbeamten der Bestechung nicht unzugänglich, wie sie es formulierten, und schauten weg, wenn sie ein gewisses Schmiergeld erhielten. Die Überwachung der Ruhr schuf neue Einkommensmöglichkeiten. In diesem Fall verfügten einige Proletarier über die nötigen Produktionsmittel in Form eines Ruderbootes. Sie besaßen das benötigte Wissen über die Ruhr und über die Landungsstellen und sie hatten viele geschäftliche Kontakte. Sie bauten ein Dienstleistungsunternehmen auf, das den unbeobachteten Transport von Menschen und Waren über die Ruhr zwischen Gedern und Bommern anbot. Die Kundschaft fand sich in allen Klassen. Und viele Bommeraner Bürgerinnen waren beispielsweise als Transportvermittler oder Auftraggeber beteiligt. Der lebhafte und wohl profitable Schmuggel einer Koalition kommunistischer Schmuggler und Bommeraner Kaufleute flog auf, als einer der Beteiligten, der Schlosser Ernst Brückner aus Witten, in der Nacht vom 14. auf den 15. August während der Ausübung seiner Tätigkeit erschossen wurde. Das war also heute vor genau 100 Jahren. Und das ist das, worauf sich die Tafel, die ich eingangs erwähnte, bezieht. Die erste Meldung über seinen Tod besagte, wie Franzen in seinem Tagebuch festhielt, ein Mann sei beim Durchwaten der Ruhr mit einem Kinderwagen erschossen worden. Leiche mit Kopfschuss sei ins Marienhospital gebracht worden. Ein zweiter soll auch einen Schuss erhalten haben und in der Ruhr geblieben sein, Gebiet von Wengern. Jetzt wird das im Schwung befindliche Durchqueren der Ruhr lebensgefährlich. Die Bielefelder Abendzeitung meldete, wieder ein Mord. Bei Hohenlimburg wurde gestern der Eisenbahnbeamte Ernst Brückner beim Überschreiten der Ruhr von einem französischen Posten erschossen. Der Ermordete soll angeblich Schmuggel getrieben haben. Einige Personen, die sich in Begleitung Brückners befanden, wurden festgenommen. Und die Wittener Volkszeitung wusste, am Mittwoch hat eine französische Radfahrerpatrouille zwischen Witten und Wetter am Ufer der Ruhr 4 Leute überrascht, welche Waren zu schmuggeln versucht hatten. Einer der Schmuggler sei trotz Anrufes geflohen und durch einen Schuss in den Kopf getötet worden. Die 3 anderen seien verhaftet worden. In der Stadt kursierten die wildesten Gerüchte. Also wenn man dem glaubt, dann wurde jemand mit einem Kinderwagen erschossen von einer Radfahrerpatrouille, die am Ufer der Ruhr unterwegs war. Und es war ein glatter Mord. Der Getötete war nicht der Schlosser, wie es auf der Tafel heißt, sondern der Dreher Ernst Brückner aus Witten. Er war 1887 in Krefeld zur Welt gekommen, war dissidenter Religion, verheiratet und hatte 3 Kinder, 3 kleine Kinder im schulpflichtigen Alter. Brückner war Kommunist. Laut Sterbeurkunde starb der Mann auf den Ruhrweiden an der Ruhr um 12:15 Uhr, also kurz nach Mitternacht des 15. August. Der Wittener Stadtarzt Dr. Fromme attestierte als Todesursache einen Kopfschuss, wahrscheinlich durch dritte Hand. Also er beging nicht Selbstmord, sondern wurde erschossen. Brückner hatte an jenem Abend seine Wohnung in der Oberstraße gegen 21 Uhr verlassen, um seinen Dienst als Bahnpolizist der Ruhrtalbahn zu versehen. Diese Aufgabe nahm er seit einigen Monaten wahr. Die Franzosen hatten Ende Februar 1923 damit begonnen, die Bahnlinien in den besetzten Bereichen und auch in den Bereichen drumherum in Abschnitte einzuteilen. Für jeden Abschnitt einer Bahnlinie machten sie einen deutschen Beamten dafür verantwortlich, Sabotage zu verhindern. Das konnte ein Eisenbahnbeamter oder ein städtischer Beamter sein. Eisenbahnbeamte waren keine Beamte, das waren Angestellte. Und das galt auch für die Ruhrtalbahn, die hier auf der unbesetzten südlichen Seite der Ruhr verlief. Brückner war so ein Eisenbahnbeamter und musste nachts den Abschnitt der Ruhrtalbahn zwischen der Bommeraner Ruhrbrücke und Wengern überwachen. In den Augen der Behörden ergaben die Ermittlungen dann folgendes Bild. Brückner wurde beim Schmuggel von französischen Soldaten ertappt. Er zog eine Pistole und schoss auf die Soldaten. Im Gegenzug erhielt Brückner unter anderem einen Kopfschuss, an dem er starb. Die Soldaten schossen auch auf die 2. Person, die über die Ruhr Richtung Gedern flüchtete. Die Soldaten verhafteten mehrere Personen. Bei der anfangs unbekannten 2. Person handelte es sich um den 17-jährigen Schlosser Christian Bliemitzrieder, der in Gedern wohnte. In der fraglichen Nacht half ihm Brückner dabei, mehrere Pakete mit Zigaretten auf die Nordseite der Ruhr zu bringen. Er nutzte dazu sein Ruderboot. Anschließend ruderten die beiden wieder auf die südliche Seite, um einige Kinderwagen von der Bommeraner auf die Wittener Seite zu holen. Bliemitzrieder ruderte Brückner zu ihrer üblichen Verladestelle, gab ihm seinen Revolver und bat ihn, die Taschen der Männer zu kontrollieren, die beim Heranschleppen der Zigarettenpakete geholfen hatten. Bliemitzrieder vermutete, die Männer hätten sich einige Zigaretten angeeignet, weil die Pakete aufgerissen waren. Dann ging Brückner flussabwärts in Richtung Witten zu der Stelle, wo die Kinderwagen lagen. Und Bliemitzrieder ruderte parallel in einem kleinen Abstand zu ihm auf der Ruhr bis zu dieser Stelle. Kurz bevor Brückner dort ankam, traten 2 Soldaten auf ihn zu und riefen Hände hoch. Brückner erkannte sie nicht als Soldaten, sondern hielt sie für Bekannte und antwortete, Menschenskinder, was ist denn hier nun los? Dann fielen 2 Gewehrschüsse, Brückner schoss ebenfalls. Die Soldaten scheinen Brückner zusätzlich einige Hiebe mit einem Säbel versetzt zu haben. Und dann schossen die Soldaten auf Bliemitzrieder. Der ließ sich aus dem Boot in die Ruhr fallen und schwamm Richtung Nordufer. Er wurde von einem Schuss im Rücken getroffen, konnte aber weiter schwimmen und sich am Nordufer verstecken. Blimitzrieder ging davon aus, dass sie verraten worden waren und dass sich die Franzosen auf die Lauer gelegt hatten. Auftraggeber des Schmuggels in jener Nacht waren zwei Brüder aus Witten-Bommern, zwei Kaufleute. Sie hatten mehrere Männer aus Witten und aus Bommern als Helfer engagiert. Das waren die drei Männer, die in der Nacht von den Franzosen festgenommen wurden. Einer der Auftraggeber war Walter Michel aus Bommern. Und er räumte ein, dass das Schmuggelunternehmen nachts heimlich Leute vom Besetzten ins unbesetzte Gebiet und umgekehrt sowie Waren herüber befördert hatte. Schon längere Zeit war das geschehen. Viele Geschäftsleute aus Witten ließen Pakete und Sendungen an meine Adresse in Bommern schicken. Und er sorgte für die Erledigung des Auftrags. Die übliche Ein- bzw. Ausladestation befand sich auf dem Gebiet der Gemeinde Bommern und dort fand auch die Schießerei statt. Die Stelle liegt schräg gegenüber des Tierheims an der Wetterstraße. Und die Perspektive der Transportunternehmer schilderte Blimitzrieder. Ab und zu, sagte er, baten ihn Leute, sie über die Ruhr zu setzen, nachts. Später kamen Bitten, ihnen Pakete über die Ruhr zu befördern. Auch das tat ich. Es geschah in der Regel gegen 10 Uhr abends. In der Nacht vom 14. auf den 15. August des Jahres hatte ich wieder Pakete mit Tabak und Zigaretten über die Ruhr gebracht, die von Jungens aus Wengern an das Ufer geschafft waren. Das Geschäft mit Kunden, Trägern, Vermittlern und dem Fährmann war groß und komplex. Blimitzrieder und Brückner kannten sich aus politischen Zusammenhängen. Beide waren Kommunisten. 1924 erreichte der Tod Brückners die oberste politische Ebene, als der preußische Innenminister das Auswärtige Amt aufforderte, von der französischen Regierung einen Schadensersatz von 30.000 Goldmark zugunsten von Brückners Ehefrau und Kindern einzufordern. Das Auswärtige Amt aber lehnte es aus politischen Erwägungen ab, diplomatische Schritte zur Erlangung eines Schadensersatzes zu unternehmen. Frau Brückner erhielt nie eine Entschädigung. Die Tagespresse schilderte den Vorfall in einer Weise, die Assoziationen mit Albert Leo Schlagetter weckten. Dieser war Mitglied verschiedener Freikorps. Wegen verschiedener Sprengstoffanschläge richteten ihn die französischen Besatzungsbehörden am 26. Mai 1923 hin. Nicht nur völkisch-nationalistische und sonstige reaktionäre Teile der Gesellschaft betrachteten ihn als Helden, der zum Märtyrer wurde. Die Nazis nutzten ihn für ihre Propaganda. Sie erklärten ihn 1933 rückblickend zum ersten Soldaten des Dritten Reichs und bauten einen regelrechten Schlagetterkult auf. Vor diesem Hintergrund dürfte eine Gedenktafel zu verstehen sein, die hier an der Unterführung des Ruhrtalwegs angebracht ist. Auf der Tafel ist unter anderem das geflügelte Rad der Reichseisenbahn als das Logo der Reichseisenbahn zu sehen. Deswegen nehme ich an, dass die Tafel von der Reichseisenbahnverwaltung bzw. von der Reichsbahndirektion Essen angebracht wurde. Ich habe aber trotz aller Bemühungen nicht herausgebracht, ob das stimmt. An der Bahnunterführung Hohle Eiche entlang des Rheinischen Esels in Dortmund-Löttringhausen befindet sich eine Tafel, die der für Brückner zum Verwechseln ähnelt. Größe, Material und Aussehen, auch das Layout sind identisch, die Texte sehr ähnlich. Vermutlich handelt es sich bei beiden Tafeln um eine koordinierte Gedenkabsicht der Eisenbahnverwaltung. 1935 beging die Reichsbahndirektion Essen den 40. Jahrestag ihrer Gründung. Der Chef der Direktion hielt, wie sich das gehört, eine Ansprache und er ging auch auf die Zeit der Ruhrbesetzung ein. Dabei erwähnte er namentlich die vier Männer der Reichsbahndirektion Essen, die in Ausübung ihres Dienstes starben, darunter auch Brückner. Einige Monate nach dieser Ansprache wurde in Dortmund die Tafel für den dort gefallenen Eisenbahner angebracht und ich gehe davon aus, dass um dieselbe Zeit, das war im November 1935, auch hier die Tafel für Brückner angebracht wurde.